Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Hier ist die Elite. Herzlich willkommen zu die Elite, das Laberzin mit Kollege Aushilfsjedi und Kollege Zeilenende, der auch euch gleich was sagen wird. Von meiner Seite erst einmal Glück auf. Grüß Gott. Was haben wir über kulturelle Aneignung gesagt? Ich dachte, ich mache jetzt mal einen Service-Mitarbeiter. Was haben wir über kulturelle Aneignung gesagt? Ja, aber so sprechen doch die Menschen im Service gelegentlich. Der, mit dem ich heute Morgen telefoniert habe, hat nicht so gesprochen. War er denn positiv hilfreich? Nein. Er konnte also auch nicht weiterhelfen? Ja. Warum nicht? Weil er geflunkert hat. Er hat geflunkert? Ja, was seine Kollegin verpfiffen hat. Also. Ach, seine Kollegin hat verpfiffen dann? Ja. Du hast dann einfach nochmal angerufen und gesagt, hallo, der Gregory hat gesagt, ich bekomme schnelles Internet. Wie schaut's aus? Und dann hat die Kollegin gesagt, nee, schnelles Internet kriegst du bei uns nicht. Wir sind Vodafone, wir sind die Telekom, wir sind Telekolumbus, wir sind Pure, wir sind, was weiß ich, wer gibt's eins in eins? Ja, kannst du alle an die Wand nageln, triffst du nie einen Falschen. Genau. Ja, so in etwa. Ja, was hat sie denn gesagt? Um Geschichte etwas abzukürzen, ich wechsle den Anschlussort meines Anschlusses bei Vodafone. Ne? Mhm. Und an der neuen Anschlussstelle muss der Techniker vorbeikommen. So. Jetzt konnte Vodafone es nicht realisieren, dass der Techniker am Tag meines Umzugs da erscheint und auch nicht am Tag danach. Mhm. Und dann bot Vodafone mir an, weil sich das mit einem, jetzt wird nämlich das Spannende, ich wechsle von einem Kabel auf einen DSL-Vertrag, dann bieten die an, dass man so ein gratis, so ein mobile Datenrouter bekommt. Mhm. In dem Fall. Habe ich da an. Also so ein Cube quasi. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber halt so, da ist dann so eine SIM-Karte drin, damit du trotzdem Internet hast. Okay. Und das bieten die so gratis an und ich rief dann auf der Hotline an und dann sagte der Service-Mitarbeiter, ja, das stimmt grundsätzlich, was der Kollege Ihnen am Samstag erzählt hat. Da habe ich das erst so rausgefunden, dass ich das auch kriegen kann. Das war eine sehr lange Geschichte. Ich habe sehr oft mit Vodafone telefoniert. Ich könnte da bald demnächst Service-Mitarbeiter werden. Aber er kann das nicht. Er muss mich mit der Abteilung so und so verbinden. Mhm. Und dann hat er mich in die Abteilung so und so weitergestellt. Und dann bin ich da irgendwann aus der Warteschlange rausgeflogen. Und ich rief noch einmal an. Und dann wieder bei einer Service-Mitarbeiterin, die sagte, sie ist leider nicht die Abteilung, die ich gerne sprechen wollte, obwohl ich dem Sprachroboter das erzählt habe, dass ich gerne die Abteilung sprechen wollen würde. Und das sollte auch so funktionieren. Aber sie stellt mich weiter. Tat sie ja auch. Es passierte wieder, dass die Leitung dann irgendwann abbrach. Und dann habe ich mit der dritten Service-Mitarbeiterin telefoniert. Und der erzählte ich dann auch, ja, ob ich jetzt in der Abteilung so und so bin. Und sie so, nee, sorry, leider nicht. Aber kann ich Ihnen vielleicht helfen? Und ich so, ja, nee, wahrscheinlich eher nicht. Ja, worum geht's denn? Und dann erzählte ich ihr, was ich wollte. Und dann sagt sie, ja, nee, das ist kein Problem. Das kann ich für Sie machen. Die hat mir dann so eben in 2 Minuten, die hat kurz nochmal meine Kundennummer aufgenommen, meine Adresse nochmal, also meine alte Adresse, weil ich das Ding ja nicht an die neue Adresse geschickt haben möchte, weil ich ja noch nicht umgezogen sein werde, wobei eigentlich schon, ich fühle mich wie so ein Zeitreisender. Ja, ich glaube, ich kann demnächst auch durch meinen Vodafone-Anschluss Zeitreisen, aber ja, dann war das plötzlich kein Problem mehr. Ach, guck. Ja. Keine Ahnung. Geht sowas immer? Ich könnte mir ja vorstellen, dass die irgendwie so ein perfides Geschäftsmodell haben. Es gibt bei Momo ja diese Geschichte von Michael Ende, da kann man irgendwie sein Zeitguthaben auf so ein Konto legen, damit man später was davon hat. Ich könnte mir vorstellen, dass Vodafone so ein ähnliches System fährt, aber irgendwie meine Lebenszeit in der Warteschlange quasi extrahiert und damit irgendwie Aktiengewinne realisiert oder sowas. Keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Ich habe von Finanzprodukten auch so gar keine Ahnung und möchte mich auch hier öffentlich davon distanzieren, dass ich beruflich mit sowas zu tun hätte. Aber ja, ich könnte mir vorstellen, dass die sowas haben. Klingt gut. Wirst du denn nun schnelles Internet in Zukunft haben? Bist du dir da sicher? Nein. Also als die mir erzählt haben, dass ich meinen Kabelanschluss nicht umziehen könnte, weil da ein uraltes Kabel in dem Haus noch liegt, da war ich schon so, ach nö. Ja, das ist doch schön. Da weiß man, was man hat. Ja, ich habe so deutsche Digitalisierung, habe ich mir gedacht, okay, ich habe zwar einen Kabelhausanschluss, aber ich kriege darüber kein Internet mehr. Und Glasfaser liegt in der Straße auch nicht. Schön. Ja, das Schöne ist, wenn du mal so überlegst, wenn einfach die Leistung bei Produkten und bei Dienstleistungen stimmen würde, dann bräuchte man gar nicht so extrem viel Marketing und so extrem viel Sales. Also du müsstest quasi keine große Vertrieb vielleicht in Konkurrenz und Marketing auch in Konkurrenz, aber du müsstest nicht den ganzen Fluff drumherum marketingmäßig machen, wenn die Leistung denn stimmen würde oder wenn die Produkte gut werden. Ich glaube nämlich, wir sitzen tatsächlich auf einer Blase von scheiß Produkten. Wenn du mal überlegst, VW hat jahrelang in Software investiert, in Softwareentwicklung. Die haben investiert, damit quasi ihre Betrugssoftware, das was manche Zeitungen Schummelsoftware, die haben in Betrugssoftware investiert, damit die möglichst gut läuft. Hätten sie das Geld investiert in möglicherweise Autos, in Forschung für E-Autos oder sowas, für günstige, bezahlbare E-Autos, so, keine Ahnung, unter 20.000, so das, was die Chinesen quasi jetzt machen. Hätten sie das mal irgendwann erforscht, möglicherweise hätte man dann jetzt Produkte, die man auf den Markt bringen könnte, die super serienreif wären und müsste den Chinesen nicht hinterherlaufen. Stattdessen muss man jetzt Marketing machen. Für Schummelsoftware? Nein, jetzt natürlich für Autos, die keiner mehr haben will, scheinbar. Sonst würde man ja jetzt nicht irgendwelche Werke schließen müssen. Das stimmt, ja. Eben. Und wenn du mal dann anschaust, es gibt seltsamerweise kaum einen Anbieter, telekommunikativ, der nicht irgendwie komplett, ja, verwahrlostes Serviceverhalten an den Tag legt. Ja. Es gibt nämlich einen Internetanbieter, der meinen Schwiegervater betreut. Dein Schwiegervater ist im Internet. Ja, mein Schwiegervater ist im Internet. Ich verrate jetzt mal nicht, wer der Internetanbieter ist. Aber musst du auch gar nicht. Ich finde es beunruhigend genug, dass alte Leute im Internet sind. Es gibt dort auf jeden Fall Glasfaser vor Ort. Die haben quasi Glasfaser. Ich wohne in einer prosperierenden Wirtschaftsregion. Ich wohne in einem Landkreis, der in Sachen Wirtschaftsleistung deutschlandweit, wenn man da ein Ranking erstellt, irgendwo in den Top 10 liegt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Sogar irgendwie in den Top 5. Und ich habe kein Glasfaser-Internet. Werden da Drogendealer mitgezählt? Bei euch? Bei uns gibt's keine Drogendealer. Wir bauen das selber an. Ihr nennt es einfach nicht mehr Drogendealer. Okay, habe ich akzeptiert. Ihr habt da kreative andere Begriffe. Ja. Substanzbereitsteller. Substanzbereitsteller. Zum Beispiel. Naja, auf alle Fälle hat er nun bei diesem besagten Internetanbieter mal nachgefragt, weil ich ihn auf den Trichter gebracht habe. Du, auf deren Webseite gibt's diesen 25er-Tarif, den du da hast, also 25.000er Leitung. Mhm. Dieses langsame Internet bieten die auf ihrer Webseite schon gar nicht mehr an. Mhm. Die haben tatsächlich auf ihrer Webseite nur noch das 100er. Mhm. Und das wiederum ist günstiger als dein 25er. Ruf da doch mal an und frag mal nach. Mhm. Und was passierte? Man hat ihm jetzt tatsächlich den 500er Tarif ans Herz gelegt, weil das wäre ja gut, dann, damit Netflix nicht mehr haken würde. Hat Netflix vorher gehakt? Naja, bei einer 25er Leitung kannst du davon ausgehen, dass wenn Netflix hin und wieder mal puffert und du dann noch einen Laptop oder zwei irgendwie im Netz hast, dass da zumindest ein ganz kleiner Ruckler drin sein könnte. Okay. Zumal du den Fernseher möglicherweise auch mit, also der minimalste Ruckler fällt dir ja sofort auf. Das ist ja immer das Schlimme, weil du dann natürlich, ja. Wenn also die Leitung von denen davor, die 25er Leitung, dafür gesorgt hat, dass da ein Ruckler drin war. Ja. Dann ist jetzt natürlich die 500er Leitung die absolute Lösung, weil dann ruckelt Netflix nicht mehr. Weißt du, solche Menschen, solche Sales-Typen möchtest du eigentlich durchs Internet ziehen, durch die Telefonleitung ziehen oder durchs Internet ziehen und dann einfach nur vermöbeln. Das ist, wo du denkst, Leute, ein Mensch, der da vorne 25er Leitung hat, bei der das Netflix mal ganz minimal geruckelt hat, der braucht jetzt dringend eine 500er Leitung. Aber Herr Aushilfs-Sidi, also die Leitung hat doch geruckelt und der Sales-Mitarbeiter hat da irgendwie ein Ziel, was er erreichen muss und so ist das doch eine Win-Win-Situation. Der eine hat kein ruckelndes Internet mehr und der andere hat seine Zielerreichung. Ja, aber weißt du, genau da sitze ich dran und denke mir so, ey, irgendwer teilt meinem Schwiegervater mit, du, pass auf, das ist nicht dringend nötig, dass du eine 500er Leitung hast. Ist ja jetzt nicht schlimm, also wegen mir kannst du auch gerne 500er Leitung haben, aber irgendwer teilt ihm das mit und irgendwie ist er dann auch nicht happy damit, weil er jetzt dann merkt, ach warte mal, dieser Sales-Mitarbeiter, der hat mir ja eigentlich Quark erzählt und jetzt pass auf, spätestens wenn dann das Internet bei der 500er Leitung ruckelt, weil deren Dienstleistung eben doch nicht wirklich funzt, teilweise möglicherweise, also Ausfälle gibt's ja dann trotzdem, wenn also eine 500er Leitung ausfällt, dann wirkt es doppelt so stark, oder fünfmal so stark, wie wenn eine 100er Leitung ausfällt. Mhm. Und mal ernsthaft, stell dir vor, du kriegst ein Produkt an die Backe und merkst dann, das brauchst du eigentlich gar nicht. Ja, dann hast du jetzt nicht unbedingt die beste Meinung von dem Unternehmen, das dir das aufgeschwatzt hat. Mhm. Ja. Und da muss dann wieder Marketing dagegen halten und gute Stimmung und ja. Anstatt dass dieser Salesmensch einfach den Menschen am anderen Ende glücklich macht, ihm genau das Produkt gibt, was für ihn passgenau ist, nein, er versucht seine Sales-Ziele zu erreichen, sich selbst die Taschen voll zu stopfen, weil er weiß, das Produkt taugt sowieso vorne und hinten nix. Mhm. Und das taugt sowohl auf 100er als auch 500er Leitung, stürzt es hier und da mal ab und ja. Ja, aber du musst das so sehen. Also ich meine, der schafft ja Arbeitsplätze. Ja. Also die, ne? die nicht nötig wären. Er könnte auch tatsächlich, der Arbeitsplatz könnte auch ein Bitschaufler sein, der tatsächlich die 100 Mbit-Leitung einfach von links nach rechts schaufelt, also die Bits einfach flippt und schaufelt, anstatt dass er jemanden braucht, der Marketing. Weil dann würde das Internet ja besser funktionieren. Wenn du mehr Leute hast, die Bits schaufeln, würde das alles viel, viel schneller gehen. Ja, aber nein, du musst auch das komplette Ökosystem mal sehen. Also, du hast da diesen Sales-Mitarbeiter, der halt sein Vertriebsziel jetzt erreicht und damit Unzufriedenheit bei deinem Schwiegervater produziert. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass dein Schwiegervater als Boomer 123 irgendwie auf Twitter aktiv ist und da so über sein Leben berichtet, wie das Boomer halt so machen auf Twitter. Und dann schreibt er auch so, hey, Vodafone hatte jetzt nicht so schöne Erfahrungen mit euch. Und fups, kommt der Vodafone-Kundenservice, der Social-Media-Kundenservice, sagt, hey, möchtest du uns vielleicht von deinen Erfahrungen erzählen? Slide uns doch in die DMs rein. Ne, das heißt, da profitiert also da, ne, das ist einerseits dieser Arbeitsplatz und andererseits wird damit auch dafür gesorgt, dass weiterhin Content auf diesen Social-Media-Plattformen erscheint und man mit diesen Social-Media-Plattformen auch wieder Geld verdient und damit da auch andere aktiv sein können. Ne, ja, aber weißt du, das Problem ist und bleibt ja, also wir sehen ja, das Produkt selber taugt nichts. Das heißt auf Deutsch, du hast eine riesen Blase, du hast eine riesen Blase, einen riesen Wasserkopf drumherum. Du hast diese ganzen, also stell dir vor, du hast ein geiles Produkt und du bist Marketing-Mitarbeiter. Und du kannst einfach nur sagen, hier, wir haben das Produkt getestet, es ist geil. Dann hast du einen einfachen Job und du selbst bist glücklich, ausgeglichen und gut drauf. So ist es aber so, dass du quasi ein scheiß Produkt hast und dir jetzt für ein scheiß Produkt Ideen einfallen lassen musst, warum es trotzdem gut sein könnte. Ja, gut. Das ist so ein bisschen wie mit der christlichen Kirche. Grundsätzlich ist Nächstenliebe echt eine geile Idee, was draus gemacht wurde. Ja, eher suboptimal. Und jetzt guckst du dir an, das gesamte Marketingpersonal. Was die katholische Kirche da ist, ich meine, die haben jetzt eine Manga-Comic-Figur gemacht. Wäre das Produkt geil, bräuchtest du sowas wahrscheinlich nicht. Und ich möchte nicht wissen, auf wie vielen komischen Plattformen mit dieser Figur. Luzi? Ich meine, Luzi, du hörst den Namen Luzi und denkst dir so, ah, ist das eine Kurzform von Luzi, fair? Und also die machen den Manga. Ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen in die KI diese Figur reingegeben haben und gesagt haben, so, und jetzt machen wir mal damit, keine Ahnung, eine lustige Szene mit einem Priester. Unter der Soutane. Ich hoffe ganz oder viele was macht haben das der gemacht. Was macht der Kardinal mit Luzi? Denn er ist im Kongregat nicht der die Seife Nummer fährt. Sondern der ist strafversetzt worden. War das nicht mal nicht ein kleiner Jungs, sondern ein kleines Mädchen? Weiß man's? Das ist es. Die ganze Marketing-Scheiße. Ich mal ganz ernsthaft. Ich habe mich ja auch schon mit Priestern unterhalten. Und ich meine, die meisten Priester wären, glaube ich, ganz happy, wenn sie nicht ständig sich dafür entschuldigen müssten, was ihre schwarzen Schafe, oder wie man es liebevoll nennt, Brüder im Nebel. Ich meine, was für ein Marketingausdruck ist das? Brüder im Nebel. Und ja, da hat doch Wölki damals sicherlich irgendwie eine Marketingagentur engagiert, die sich dafür einen geilen Titel einfallen lässt für seinen Ordner da. Und Brüder im Nebel. Brothers in Arms. Das ist sogenannte Vernebelungstaktik. Ja, ich sag genau, Brothers in Arms. Also, ohne Scheiß, da hat sich unter Garantie irgendeine Marketingagentur reingehockt. Wahrscheinlich die gleiche, die für Niedersachsen den Slogan klar entwickelt hat. Ernsthaft, wir könnten, die Welt wäre so viel einfacher, wenn wir einfach nur funktionierende Produkte hätten, die gut sind. Haben wir aber ganz häufig nicht. Ja gut, also ich meine, da ist ja, da sind ja gerade Telekommunikationsunternehmen sowieso der falscheste Ansprechpartner. Das hat sich mir bis heute nicht erschlossen, warum, wenn überall das gleiche Kabel ist, das Internet unterschiedlich schnell sein soll, je nachdem, wie viel ich bezahlt habe. Das will in meinen Kopf ja nicht rein. Es ist ja nicht dasselbe Kabel, es ist, wenn überhaupt, das gleiche, aber nicht dasselbe. Na doch, wenn es das gleiche Haus ist, dann ist es ja auch dasselbe Kabel auch noch. Das bis dann der Verteiler irgendwie kommt. Nein. Das eine ist das Goldlitzenkabel für die Reichen und das andere ist das Kupferkabel für die Armen. Ich wohne in einem Wohnblock, bei mir gibt es keine Reichen. Na doch, glaub mir, der Typ, der oben das Penthouse hat, der ist es schon... Es gibt kein Penthouse bei uns. Du weißt es nur nicht. Ich wohne da oben. 17. Stock. Falls ihr euch fragt, wo jetzt das Zeilen in den Neulings wohnt, 17. Stock Penthouse-Etage. Ja, das ist das, wo der Helikopterlandeplatz ist, aber der gehört meinem Lebensgefährten. Ja, also nicht besetzen, danke. Also deshalb kann ich aus erster Hand bestätigen, dass mein Kabel auch nicht gold, sondern kupferfarben ist, wie das von allen anderen hart malochenden Wohnblockbewohnern und Bewohnerinnen. Gut, diesen kurzen Clip kann man sich übrigens auch klippen und falsch verwenden. Fühlt euch frei. Als nächstes erzählst du von deinem Schlauch im Garten. Garten-Content erst ab dem neuen Jahr, da muss ich noch was vorbereiten. Ja, ich sag's nur, also... Ja, an dieser Stelle würde ich sagen, Habt ihr irgendwelche Produkte, die ihr so richtig top findet? Habt ihr mal so schöne, also gibt es denn aus eurer Sicht, liebe Elite-Wombatantinnen und Elite-Wombatanten, gibt es aus eurer Sicht Produkte, die tatsächlich was taugen? Ja. Ich hätte noch zwei Fragen. Du hast zwei Fragen. Das finde ja, ich gut. Du hörst ja auch Podcasts. Manchmal. Ich habe demnächst einen sogenannten Podcaster live sogar auf einer Bühne gesehen. Aber er hat dabei keinen Podcast gemacht. Nee, der hat da keinen Podcast gemacht. Aber ich habe vorher an seinen Agenten einen mehrstelligen Betrag überwiesen. Er hat einen Agenten? Nee, zumindestens. Also keinen persönlichen, aber man macht solche Anfragen ja nicht selber. Was? Wir machen das alles noch selber. Wir kriegen ja auch keine Anfragen. Denk mal drüber nach. Doch, wir kriegen gelegentlich Anfragen und wir wimmeln die dann alle immer ab, weil ja, komische aber, Anfragen aber nicht auf so Instagram Anfragen. Zum Beispiel so. Ja. Mach du. Nee, sprich. Halt nicht so Anfragen, wo es darum geht, irgendwie so Vorträge zu halten. Naja. Wir hätten ja mal in einer Kirche, habe ich ja schon gesagt. Da hat uns ja Gott aufgerufen zu handeln. Ja, aber wir haben Gott nicht hat uns reagiert. Gerufen. Ja, aber Luzi hat gesagt nein. Gut. Ja, zwei Dinge. Also du hörst ja auch Podcasts. Ja. Ist dir aufgefallen, dass in der hörst du so klassische Ultramedien-Podcasts, die so mit Prominenten und allem drum und dran sind? Nein. Also so aus so Podcast-Produktionsschmieden, die so tatsächlich aufgeploppt sind, als Podcast dann irgendwann Trend war und man dann tatsächlich gesagt hat, ach, damit kann man Geld verdienen? Ja klar, dann produzieren wir jetzt einen. Also so dieses ganze Mediengeraffel, als es bemerkt hat, dass mit Podcast Geld zu machen war, auch die produziert hat. Nicht weil Podcast ein geiles Medium ist, sondern lässt sich Geld mit verdienen. Ja, ich höre schon so, ja doch, ich höre Podcasts von so Podcast-Schmieden, die das als Geschäftsmodell einfach benutzen, weil das ein Geschäftsmodell ist, aber nicht mit Prominenten. Also ich höre okay. Jetzt nicht so aber irgendwie den Pocher-Podcast oder sowas, da bin ich nicht der Typ für. Gut, das ist aber auch nicht das, worauf ich raus wollte, weil da läuft, glaube ich, unter exklusiv auf einer Podcast-Plattform, da gibt's keine eigene Werbung. Ich wollte nämlich drauf raus, ist dir aufgefallen, dass es in der Zwischenzeit die klassische Werbung in Podcasts, die in allen möglichen Podcasts läuft, immer noch fast immer die gleichen Anbieter sind. Also es ist immer noch die gleiche Trockenfutterbude, es ist immer noch wir liefern euch kleine Portionchen und ihr könnt damit was kochen nach Hause. Und witzigerweise sind die im Midcard-Bereich, also im mittelgroßen Podcast-Bereich, weniger geworden. Okay. Ja. Also das heißt, du merkst so langsam, die großen Produzenten graben jetzt so langsam die Kohle ab und merken, und man merkt so bei den Werbenden, ja, wir haben jetzt ja gar nicht so viel Kohle irgendwie. Wir haben jetzt zwar so viele Podcasts beworfen mit Geld, aber irgendwie passiert da gar nicht so viel mehr. Ich habe jetzt so die zwei Fragen. Ist dir das aufgefallen? Und B, gibt es überhaupt irgendwelche Podcast-beworbenen Produkte, von denen du glaubst, dass sie wirklich so richtig tiefgehend was taugen? Also, was deine erste Beobachtung angeht, ist es da, dieses Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, genau portionierte Mini-Häppchen in unzubereitetem Zustand durch die Republik zu verschicken, die sind irgendwie gefühlt weniger geworden. Dafür ist auf dem Sektor irgendwie irgend sowas mit so ein anderer Anbieter irgendwie sehr penetrant in meinem Ohr gelandet. Irgendwas mit Großkatzen im Namen. Mhm. Also der Anteil an Werbung für diese Großkatzen ist irgendwie gestiegen. Das ist, bemerke ich durchaus schon. Ansonsten, keine Ahnung, ich muss zugeben, dass tatsächlich ich relativ wenig Werbung in meinen Podcasts habe und die allermeiste Werbung, die ich mitbekomme, sowieso tatsächlich selbst eingesprochen, ja genau, selbst eingesprochen ist. Das ist, was du mit klassisch meinst, ne? Ja. Ja, ja, aber ja, ich meine, ob das nun selbst eingesprochen ist oder fremd eingesprochen, ist manchmal ja Wumpe, weil es immer der gleiche Anbieter ist. Ob du quasi selbst erzählst, dass du mit diesen Mini-Portionen so richtig geile Leute beglückst, die dich besuchen. Und zwar am besten spontan, wo du auch denkst, was erzählt denn ihr? Oder ob du es von irgendwem quasi aus deiner Bubble einsprechen lässt, so im Sinne von, hallo, die beiden sind ja ständig unterwegs und deswegen eigentlich wenig Zeit, aber ich war jetzt letztens bei dem einen von beiden irgendwie zum Essen eingeladen und da hat er mir das und das gezaubert und das war voll geil, weil das war das und das Angebot und sowas. Gibt's ja inzwischen auch, dass man das quasi fremd einsprechen lässt und das dann trotz allem so funktioniert. Also deswegen, es ist Wumpe, wer das einspricht. Du hast auch immer den gleichen Versicherungsbuden App-Anbieter. Diesen Versicherungsmakler, der er ist. Ja, also die Versicherungs-App, die Versicherungsmakler vermakelt. Nein. Der Anbieter dieser App, wenn wir über den gleichen sprechen, dann tritt der für dich als Versicherungsmakler auf. Das ist genau, also deren Leute, die sie vermitteln, sind dann Versicherungsmakler, genau. Das ist sehr wichtig zu verstehen, dass, wenn es darum geht, da irgendwie Verträge hochzuladen und denen sagt, kümmert euch drum, dann geht der Vertrag auch von wenn ihr den direkt mit der Versicherung geschlossen habt, treten die als Makler dazwischen. Das ist wichtig. Vor allen Dingen, wenn man vorher bei einer Versicherungsagentur unter Umständen auch war, die einen betreut hat. Ja, dann keine Einsicht mehr auf eure Verträge. Das sind so all die kleinen Details, die man nicht gesagt bekommt, wenn man mit denen arbeitet. Aber da könnten wir mal ein Investigativformat zu machen. Ob die was taugen? Ich würde tatsächlich sogar sagen, dass dieses besagte Versicherungsmaklerunternehmen bei trotz seinen Schwächen tatsächlich was taugt. Aha. Unter der Voraussetzung, dass das Versicherungsgeschäft sowieso, also ein Haifischbecken zu nennen, ist eigentlich gemein gegenüber Haien. Ansonsten, ja, also es gibt durchaus, mir begegnet immer mal wieder Werbung, wo ich sagen, für Produkte, wo ich tatsächlich sagen würde, die sind jetzt nicht so unsinnvoll. Es gibt da so, also ich bin ja großer Fan von Haushaltsbüchern, ich führe sowas handschriftlich. Man kann sowas auch mit einer App machen. Ist für manche Menschen komfortabel, ist grundsätzlich eine gute Idee. Da gibt es Werbung für im Podcast Imperium. Kann man machen. Und ich freue mich immer, ich habe einen Podcast, wo regelmäßig Werbung für einen Ökostromanbieter gemacht wird. Und das finde ich grundsätzlich natürlich auch eine gute Sache. Okay. Also das kann ich empfehlen, aber der allergrößte Teil ist echt Müll. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum man 5 Kilo Säcke mit Bananenchips bei einer Online-Drogerie für große Mengen kaufen soll, aber wenn man den Bedarf an 5 Kilo Bananenchips hat, komm, gerne. Ja, eine weitere Frage, die sich mir da anschließt, ist, was glaubst du, also Werbung ist ja... Ich glaube gar nichts. Nein, also wir wissen ja beide, Werbung ist grundsätzlich nicht so, dass die Menschen, die dafür werben, wirklich diesen Quark konsumieren. Außer Thomas Gottschalk. Also ich glaube, da sieht man, was einfach jahrelanger Gummibärenmissbrauch so anrichten kann. Der war übrigens bei Raab vor einer Weile, ne? Nein. Doch, und weißt du, was das Schöne war? Er hat auch so eine Frau auf die Fresse bekommen. Nein, aber das war so schön, weil Raab so an der einen Stelle, also Raab hat ihn nicht vorgeführt, so im Sinne von Na und Z-Schnitzel, würdest du das heute nicht? Aber Raab hat an einer anderen Stelle auch gesagt, so von wegen hier, ja, aber weißt du, vielleicht ist es auch einfach so, dass jetzt im Internet wirklich jeder, der jetzt einfach Talent hat, auch Sachen machen kann und da nicht aufgehalten wird und deswegen quasi diese Gatekeeper-Funktion, also erst die Gatekeeper-Funktion. Und das Schlimme ist, er hat ihn nicht vorführen wollen und dann sagte Gottschalk, ja, viele von denen haben überhaupt nichts drauf, wo du denkst, hey, er baut ihm sogar noch eine perfekte Entschuldigung. Was ist im Sinne von, ja, möglicherweise ist heute, haben sich Zeiten einfach geändert und du hast heute eine Demokratisierung des Internets und durch diese Demokratisierung des Internets gibt es natürlich aber auch viel mehr Meinungspluralität und ja, du hast viel mehr Leute, die quasi in einem gewissen Level unterwegs sind und du siehst nicht mehr nur den Top-Bereich, sondern du siehst halt auch viel Midcard und in den Midcard-Bereich siehst du halt Wahnsinn. Also, ja. Und er hat ihn wirklich gut ausschauen lassen, trotz allem. Also, das muss man ihm echt lassen. Das aber, ja. Aber? Die eigentliche Frage ist, um zurück zum Thema Werbung. Warum funktioniert das immer noch? Wir wissen alle, die nutzen das nicht. Warum? Also, selbst diese selbst eingesprochene Werbung. So, ja, ich habe letztens hier dieses Fango Patchouli Lachsfilet mir gekocht. Und es war super. Ich war dann auch top versichert und auf meiner Matratze happy. Warum? Und wie viele Leute glaubst du, klicken das wirklich noch? Vor allem, das Schlimme ist doch, du müsstest, also in der Zwischenzeit müsste doch wirklich jeder diese, also es sind ja immer die gleichen Top, 20 Anbieter. Es sind 20 Werbetreibende, die da eigentlich nur noch unterwegs sind. Also in der Zwischenzeit müsste doch eigentlich jeder von den Hörerinnen und Hörern das Produkt mindestens 20 Mal gehört haben. Fragst du mich ernsthaft? Ja, klar. Ich meine, das ist gerade wirklich. Fragst du mich gerade ernsthaft, warum Unternehmen seit vielen, vielen Jahrzehnten einfach Werbung machen? Also ich meine, also die Allianz muss ja eigentlich auch keine Werbung für sich im Fernsehen machen. Nein. Der springende Punkt ist ja folgender. Also wenn du jetzt quasi, wir reden ja jetzt von einem Konsumprodukt. Wie du jetzt quasi, ja, also. Ja. Ja, ich wechsle hin und wieder mal das, ich wechsle hin und wieder mal das, ich wechsle hin und wieder mal eine Versicherung, einen Stromanbieter, dies, das, Ananas, ja. Okay. Aber so häufig doch dann auch nicht, dass ich es in, keine Ahnung, 70 Podcasts gehört haben muss. Naja, ja doch. Also ich meine, Versicherung kannst du immer wechseln. Das ist ja immer gerade so abhängig, gerade wenn du jährlichen Beitrag zahlst, ne, dann ist das zu den unterschiedlichsten Zeitpunkten so, dann musst du immer wieder präsent sein. Und was diese Kleinportionen für Essen angeht, also Essen tust du halt jeden Tag, ne? Klar, aber du machst das einmal, bestellst es, merkst, dass es scheiße ist und dann lässt du es halt, weißt du? Ja, und dann denkst du dir irgendwann, jetzt habe ich schon wieder so viel Werbung gehört, vielleicht ist es ja doch besser geworden. Ja, aber du weißt doch, dass die Menschen, die Werbung da erzählen, nicht die Menschen, nicht die das Produkt überhaupt nicht konsumieren. Ja gut, aber das hat Menschen ja noch nie interessiert. Also es gibt ja auch Menschen, die irgendwie freiwillig Nescafé trinken. Also das schmeckt scheiße, aber es gibt dann da halt, weil es im Fernsehen dann diese Leute gibt, die gar kein Auto haben, trinken sie es dann doch. Ja, aber das ist ja ein Daily-Produkt. Ich rede ja davon, dass in der Zwischenzeit mindestens jeder tausende Male einen komischen Versicherungsmakler-Angebot hat hören müssen und sich dachte, naja, die 30 Euro greife ich mal ab. Ja, das ist, wie gesagt, das ist eine Frage der Gelegenheit. Ja. Und ich glaube, da kommen immer schon noch so neue Hörer immer noch nach. Ich glaube schon. Okay. Ich glaube schon. Also ich glaube, Podcast ist einfach so ein großes Ding, das zieht täglich Millionen von neuen Menschen in den Bann. Und dann ist es gleichzeitig so disparat aufgestellt, dass man einfach in jedem Podcast zu Gast sein muss als Werbung, damit man sie auch alle kriegt. Ja, aber bei uns machen die ja keine Werbung, weil die wissen, wir testen das Zeugs erst, bevor wir Werbung dafür machen. Wir machen es ja nicht nur für Geld, sondern wir machen es ja wirklich nur, wenn wir es vertreten können. Ach so, also ich soll, wenn Anfragen kommen von Werbetreibenden, keine Ahnung, ja. Waffenlobby, ja. Russischen Gasanbietern, ja. Auch wenn wir das Produkt nicht gutheißen können, einfach die Kohle mitnehmen. Naja, also wenn es viel Kohle ist, so ein Penthouse bezahlt sich nicht von alleine. Also ich dachte jetzt, diese Folge zielt darauf ab, dass wir sagen, hey Leute, wir sitzen eigentlich auf einer Blase, die Produkte sind alle scheiße und Marketing und Sales sind eigentlich nur deswegen so gestresst, weil sie alle Hände voll damit zu tun haben, scheiß Produkte irgendwie halbwegs gut aussehen zu lassen trotzdem. Ja, also es stimmt schon, außer für die Hautcreme von Beep. Okay, ja gut, dann werde ich in Zukunft solche Angebote einfach mal doch annehmen und weiterleiten. Also ihr hört in Zukunft, keine Ahnung, Werbung für jeden Scheiß, den wir angeboten kriegen. Das ist ja das Schöne, wir kriegen ja jetzt nicht mehr so viel angeboten, weil wir viel zu klein sind und die nur noch ab 100.000 Hörern bald unterwegs sind. Das merkt man ja, die Kohle wird knapper und es wird wesentlich weniger im Midcard-Bereich, also so unter... Keine Ahnung. Unter 10.000 Hörer brauchst du keine hörst du keine Werbung mehr. Mhm. Oder fast keine mehr. Das heißt, die meisten Podcasts, die ich höre, haben einfach unter 10.000, weil da kommt keine Werbung. Gut zu wissen. Jetzt schreibe ich dein Layer auch mal so eine Pi mal Daumen Größe. Was ist das? Was? Naja, die meisten Podcasts, wo ich höre, machen tatsächlich gar keine Werbung. Mhm. Dann sind das also offenbar so unter 10.000 Hörer. Das ist gut zu wissen. Ja, also entweder es sind alteingesessene Podcaster, die von Natur aus keine Werbung machen. Oder nur einmal im Jahr um Spenden bitten. Oder es sind tatsächlich, ja. Also wenn sie Werbung machen würden, wenn sie die Angebote bekämen, oder Werbung schon mal gemacht haben, als sie Angebote bekamen, jetzt aber keine mehr machen, dann sind es meistens, ja, viel zu klein. Oder beides. Oder beides. Ja, Juli, an dieser Stelle, ja, teilt uns doch mal mit, wofür sollten wir Werbung machen? Und was zahlt ihr natürlich dafür? Und das Zahlenende verrät euch jetzt noch sein Lieblingsrezept. Und ja, was ihr da bitte auch portionsgenau kaufen müsst. Und ja, natürlich verrät er euch auch, ja, welche Zutat dabei natürlich so selten ist, dass ihr natürlich ins Spezialgeschäft gehen müsst. In diesem Sinne, viel Spaß bei 5 Minuten Kochen mit Zeilenende. Also, ihr braucht eine Flasche. Ihr braucht ein hochprozentiges, brennbares Zeug. Und ihr braucht einen Lappen. Bei dem Lappen ist es ganz wichtig, dass das handgearbeitet und sehr saugstark ist. Und dann braucht ihr noch ein Streichholz. Und dann habt ihr mein lieblingsflambiertes Nachtisch. Lasst es euch schmecken. Tschüss.